Das dritte Seminar über Hypothesen und Einfälle im Bildungswesen fand am 9. und 10. August in der Kim Il-sung-Universität statt. Daran nahmen die Lehrer, Forscher und Studenten aus mehr als 50 Universitäten und Hochschulen, einschließlich der Kim Il-sung-Universität, teil. Auf dem Seminar, das in Sektionen für Lehrer und Forscher und für Studenten aufgeteilt wurde, stellten sie über 500 Hypothesen und Einfälle in neuen Bereichen wie Grundwissenschaften, Infotechnik, Biologie und Landwirtschaft, Chemie und Leichtindustrie vor. Auf der Abschlussfeier am 10. August wurden den ausgezeichneten Teilnehmern die Zertifikate und Preise verliehen.